Sechs Tage vor dem Passafest kam Jesus nach Bethanien. Dort war Lazarus. Jesus hatte Lazarus vom Tod auferweckt. Sie machten ein Essen für Jesus. Martha diente ihnen. Lazarus saß mit Jesus am Tisch. Maria nahm ein Pfund teure Salbe. Sie salbte Jesu Füße damit. Dann trocknete sie seine Füße mit ihren Haaren. Das ganze Haus roch nach der Salbe. Judas Iskariot war einer von Jesu Jüngern. Er wollte Jesus später verraten. Judas sagte, warum hat man die Salbe nicht verkauft? Sie war 300 Denare wert. Man hätte das Geld den armen Leuten geben können. Judas sagte das nicht, weil er den Armen helfen wollte. Er war ein Dieb. Er hatte die Geldtasche und nahm oft Geld daraus. Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Sie hat das für meinen Begräbnistag getan. Ihr habt immer arme Leute bei euch. Aber mich habt ihr nicht immer. Viele Juden erfuhren, dass Jesus dort war. Sie kamen nicht nur wegen Jesus. Sie wollten auch Lazarus sehen. Jesus hatte Lazarus vom Tod auferweckt. Die Hohenpriester entschieden, auch Lazarus zu töten. Viele Juden gingen wegen Lazarus hin. Sie glaubten dann an Jesus. Am nächsten Tag hörten viele Festgäste, dass Jesus nach Jerusalem kommt. Sie nahmen Palmzweige. Sie gingen Jesus entgegen und riefen, 13. Hosianna. Gott segne den, der im Namen des Herrn kommt. Er ist der König von Israel. 14. Jesus fand einen jungen Esel. Er setzte sich darauf. So steht es in der Schrift, 15. Hab keine Angst, Tochter Zion. Dein König kommt. Er sitzt auf einem jungen Esel. 16. Seine Jünger verstanden das zuerst nicht. Später wurde Jesus geehrt. Dann erinnerten sie sich. Sie wussten, dass dies über ihn geschrieben stand. Sie wussten, dass sie es so getan hatten. 17. Viele Leute waren bei Jesus. Sie erzählten, was sie gesehen hatten. Jesus rief Lazarus aus dem Grab. Er erweckte ihn vom Tod. 18. Darum gingen viele Menschen Jesus entgegen. Sie hatten gehört, dass er dieses Wunder getan hatte. 19. Die Pharisäer sagten zueinander, seht ihr, wir können nichts tun. Alle Menschen folgen ihm. 20. Einige Griechen waren auch zum Fest gekommen. Sie wollten Gott anbeten. 21. Sie gingen zu Philippus aus Bethsaida in Galiläa. Sie baten ihn, Herr, wir möchten Jesus sehen. 22. Philippus ging und sagte es Andreas. Andreas und Philippus gingen dann zu Jesus. Sie sagten es ihm. 23. Jesus antwortete ihnen, die Zeit ist jetzt da. Der Menschensohn wird geehrt werden. 24. Ich sage euch die Wahrheit, ein Weizenkorn muss in die Erde fallen. Es muss sterben. Wenn es nicht stirbt, bleibt es nur ein Korn. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. 25. Wer sein Leben sehr liebt, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt nicht liebt, wird es für immer behalten. 26. Wenn jemand mir dient, soll er mir folgen. Wo ich bin, da wird auch mein Diener sein. 27. Wenn jemand mir dient, wird der Vater ihn ehren. Jetzt bin ich sehr traurig. Was soll ich sagen? Vater, rette mich aus dieser schweren Zeit. Aber ich bin genau für diese Zeit gekommen. 28. Vater, zeige deine Größe. Dann kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe meinen Namen geehrt. Ich werde ihn wieder ehren. 29. Die Leute, die dabei standen, hörten das. Sie sagten, es hat gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm gesprochen. 30. Jesus antwortete, diese Stimme kam nicht für mich. Sie kam für euch. 31. Jetzt wird diese Welt gerichtet. Der Herrscher dieser Welt wird bald vertrieben. 32. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht werde, werde ich alle Menschen zu mir ziehen. 33. Damit meinte Jesus, wie er sterben würde. 34. Die Leute antworteten ihm, wir haben im Gesetz gelesen, dass der Christus für immer bleibt. Wie kannst du sagen, dass der Menschensohn erhöht werden muss? Wer ist dieser Menschensohn? 35. Jesus sagte zu ihnen, das Licht ist noch kurze Zeit bei euch. Geht, solange ihr das Licht habt. Dann wird euch die Dunkelheit nicht überraschen. Wer in der Dunkelheit geht, weiß nicht, wohin er geht. 36. Glaubt an das Licht, solange ihr es habt. Dann werdet ihr Kinder des Lichts sein. Jesus sagte das. Dann ging er weg und versteckte sich vor ihnen. 37. Jesus hatte viele große Wunder vor ihnen getan. Aber sie glaubten trotzdem nicht an ihn. 38. So erfüllte sich das Wort des Propheten Jesaja. Er hatte gesagt, Herr, wer glaubt unserer Botschaft? Und wem hat der Herr seine Macht gezeigt? 39. Darum konnten sie nicht glauben. Denn Jesaja hatte auch gesagt, 40. Er hat ihre Augen blind gemacht. Er hat ihre Herzen hart gemacht. So sehen sie nicht mit den Augen. Sie verstehen nicht mit dem Herzen. Sie kehren nicht um. Und ich heile sie nicht. 41. Jesaja sagte das, weil er Jesu Größe gesehen hatte. Er sprach über Jesus. 42. Viele wichtige Leute glaubten an Jesus. Aber sie sagten es nicht. Sie hatten Angst vor den Pharisäern. Sie wollten nicht aus der Synagoge ausgeschlossen werden. 43. Sie wollten lieber von Menschen geehrt werden als von Gott. 44. Jesus rief und sagte, wer an mich glaubt, glaubt nicht nur an mich. Er glaubt an den, der mich gesandt hat. 45. Und wer mich sieht, der sieht den, der mich gesandt hat. 46. Ich bin als Licht in die Welt gekommen. Jeder, der an mich glaubt, soll nicht in der Dunkelheit bleiben. 47. Wenn jemand meine Worte hört und nicht danach lebt, richte ich ihn nicht. Ich bin nicht gekommen, um die Welt zu richten. Ich bin gekommen, um die Welt zu retten. 48. Wer mich ablehnt und meine Worte nicht annimmt, hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich gesagt habe, wird ihn am letzten Tag richten. 49. Ich habe nicht von mir selbst gesprochen. Der Vater hat mich gesandt. Er hat mir gesagt, was ich sagen soll. 50. Ich weiß, sein Auftrag bringt ewiges Leben. Was ich sage, sage ich so, wie der Vater es mir gesagt hat.